Also herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Heute zum Sonderstream: Kinder und viel Ehen werden bei Hartz IV nicht mehr anerkannt. Das ist der Artikel, der schon im Wochenstream besprochen wurde. Allerdings haben wir heute die Lillian Grimsqueaker dafür eingeladen, weil die beruflich sich im SGB-II-Bereich sehr gut auskennt und darum sich die Gelegenheit darbot, dass wir nochmal ausführlicher darüber sprechen. Ja, mit mir dabei sind der Abel. Hallo. Und der Mars. Abend. Und der Stapelchips. Woo, moin! Okay, der ist präsent. Ja, es scheint momentan eine Info zu kursieren, durch die sich ein gewisser Herr von der Welt genötigt gefühlt hat, einen Artikel zu schreiben. In dem Fall, wie die Überschrift es schon sagte, dass halt bei Hartz IV, also beim SGB II, gewisse Regelungen existieren, die dazu führen, dass die Kinder und viel Ehen nicht mehr anerkannt werden. Welche Folgen das hat und inwiefern das auch für Steuerzahler relevant ist, das möchte uns, glaube ich, die Lilly jetzt mal ausführlicher erklären. Und damit würde ich jetzt erstmal das Wort an dich übergeben. Ja, quasi genetisch vorgesehen kenne ich mich sehr gut mit Finanzen aus. Und ich möchte erstmal auf die Überschrift eingehen. Interessant ist auch so ein bisschen, dass einer der größten Marketing-Gags der letzten Zeit, Kinder und viel Ehen werden bei Hartz IV nicht mehr anerkannt. Das impliziert ja irgendwo so ein bisschen, Hartz IV wurde vorher bei viel Ehen ausgezahlt und das wurde quasi subventioniert, aber jetzt tut sich was. Quasi positiv, die Politik ändert sich, jetzt tut sich was, wir handeln, so ein Unrecht wird hier nicht mehr anerkannt. Polygamie ist in Deutschland, für diejenigen, die es nicht wussten, übrigens verboten und steht normalerweise unter Strafe. Ja, aber da machst du einfach mal Urlaub in Damaskus oder so, Teheran, dann geht es schon auch. Genau. Ich glaube, theoretisch ist es auch möglich, dass man konvertiert und sich dann eine Teheran, eine 15-Jährige angelt. Naja. Warum soll ich, weil ich nicht an diesen Allah-Blödsinn glaube, diskriminiert werden? Ich habe da nach dem Ritus geheiratet. Ihr erkennt das bei anderen Leuten an. Also müsst ihr das auch bei mir anerkennen. Ich warte eigentlich auf das polygame Pärchen, beziehungsweise ist ja dann kein Pärchen, sondern mindestens ein Trippel-Grüppchen oder ein Quartett. Nett. Was dann tatsächlich nach Karlsruhe geht, weil es diskriminiert wird. Das wär genau mein Humor. Und dann auch noch von Steuergeldern bezahlt. Das wäre absolut mein Humor. Naja gut, ich meine, das ist ein heißes Paket. Ne? In Deutschland haben wir die Religionsfreiheit und jeder darf ja halt die so frei ausüben, wie er möchte. Ja? Bis zu einem gewissen Grade, bis das Strafbare, glaube ich, erreicht ist. Aber ja, jetzt ist halt dann die Frage, ne? Wenn dein Glaube dir quasi erlaubt, mehrere Frauen zu haben, ist es dann noch Religionsfreiheit? Aber diskriminiert das dann nicht Leute wie den Ali Utlu? Weil der könnte ja zum Beispiel nicht in Syrien heiraten und dann mit seinen drei Männern hierher kommen. Der könnte ja nur bei uns hier heiraten. Und wenn der jetzt Lust hat, drei Leute zu heiraten, was ist dann? Genau auf die Klagen warte ich noch. Hoffentlich können wir die Religionsfreiheit irgendwann umdefinieren, dass die Menschen frei von Religion sein müssen. Eigentlich heißt es ja, dass du auch ein Recht auf Freiheit vor Religion hast. Deswegen werden ja auch, es gab da mal eine Diskussion, weil in Stuttgart Muslime angefangen haben, in der Bib zu beten, obwohl die einen Gebetsraum haben. Und da wurde halt auch... Hä? Was ist die Bib? Die Unibibliothek, sorry, Studentensprech. Studenten sind für mich Abfall. Ja, sind sie auch. Die haben keine richtigen Jobs. Ja, sind auch hochsubventionierte Arzt. Ja. Also da, wo ich im Moment mein Praktikum mache, sitzen einige Studenten rum und das sind eigentlich alles ziemlich coole Leute, die was das Echtes war jetzt machen. Polemik, Mars. Ja. Heute sind wir alle ernst. Minderjährige Personen unter 16 Jahren können nach deutschem Recht eine Ehe nicht wirksam eingehen, zitiert das Blatt aus dem Papier der Bundesagentur. Deshalb liege auch nach dem Sozialgesetzbuch 2 keine Partnerschaft vor. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe mich damit noch nie sehr stark beschäftigt, beziehungsweise, sagen wir mal so, nicht mein Steckenpferd. Soweit ich weiß, kann es aber durchaus sein, dass wenn die Eltern, die Eltern haben ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das ist jetzt so ein bisschen Jugendamtssprech. Und wenn die Eltern sagen, okay, es ist in Ordnung, wenn meine 15-jährige Tochter bei diesem 23-jährigen Mann wohnt, dann kann niemand den Eltern das vorwerfen und erstmal danach zu weisen, dass da jugendgefährdendes Verhalten vorliegt. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt. Jugendämter sind auch sehr überlastet. Ich glaube, da kräht kein Haar nach. Das Einzige, wenn dann nach SGB II keine Partnerschaft vorliegt, nehmen wir mal an, die Eltern sind Hartz-IV-Empfänger, dann kriegt das Kind aber trotzdem noch, wenn es über 15 ist, Hartz IV, beziehungsweise wenn es das 15. Lebensjahr angefangen hat und unter 14 ist dann Sozialgeld. In Höhe von weniger als der Hartz-IV-Satz. Oh. Lasst mich das nochmal nachschauen. Aber wir werden sicher Dinge mit Qualität gegen Kinderarmut tun in der Zukunft, hat die Frau Franziska gesagt. Ja, Kinderarmut ist auch immer sehr lustig. Es gibt da auch Critical Science Studien zu, die dann durchaus davon ausgehen, dass es nicht so extrem ist, wie es immer dargestellt wird. Bloß man muss sagen, ja, du weißt ja aber auch nicht, was von dem Geld beim Kind ankommt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast hier die absolute RTL-2-Klischee-Familie, okay? Mhm. Davon beziehen beide Elternteile Hartz IV. Nehmen wir mal an, die wohnen in Chorweiler. Mond kann das besonders schön sagen. Mond, willst du es nochmal? In Chorweiler. So morgens, mittags, abends Chorweiler. Oh, ist das Beste. Da war ich mal im Chorweiler. Das ist nicht zu empfehlen. Aber nehmen wir mal an, die haben... Die Familie hat halt 2 Kinder, Chantal und Kevin. Cindy und Bert. Nee, Chantal und Kevin, Chantale und Kevin. Cindy und Bert sind die Eltern. Genau, und Cindy und Bert, nehmen wir an, die investieren sehr wenig in ihre Kinder, versaufen sehr viel. Gehen wir hier vom absoluten... Das ist nur aber auch nicht richtig, nur weil die gerne trinken. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, wenn du Hartz IV... Empfänger bist, quasi BOT-Leistung zu beantragen, dann kannst du sagen, okay, meine Kinder haben in Mathe eine 5. Dann beantragst du BOT-Leistung beim Amt, dann kriegst du die Nachhilfe bezahlt, die darf aber so und so viel Geld Euros nicht übersteigen, aber es ist absolut möglich, damit bei der Schülerhilfe oder so Mathe-Nachhilfe zu bezahlen. Genauso wird dir bezahlt der Besuch eines Vereins, das können sich aber das ich kenne Familien, musst du das nachweisen? Also musst du die Vereinsabrechnung vorlegen und den Wisch von der Schülerhilfe? Bei der Schülerhilfe ist es, wenn man BOT-Leistungen im Bereich Nachhilfe beantragt, dann ist es so, dass man halt von der Klassenlehrerin schreiben braucht, ja, Chantal hat Probleme in Mathe, da ist Hilfe vonnöten, sonst ist die Versetzung gefährdet. Dann wird das auch bewilligt. Bei ja, aber müssen Kindern die Eltern dann die Rechnungen vorlegen? Das frage ich mich. Ach so, nee. Pass auf, du gehst dann quasi oder zur... Oder kriegst du einen Jutschein? Nee, da gibt es keinen Jutschein. Da musst du zur... Da musst du halt beim Amt sagen, die und die Nachhilfe ist es. Und dann überweisen die direkt zu der Nachhilfe. Ah, okay. Das heißt... Wenigstens das. Bernd und Cindy, die können das nicht versaufen. Also das können sich genau auch so mit Vereinen, ne? Oder Klassenfahrt. Kein Problem, Museumsbesuche, das wird bezahlt, BOT-Leistung. Und da muss man schon sehr, sehr viel beantragen, bis du da an Limit kommst. Also für die Kinder wird schon einiges getan. Absolut. Das heißt, wenn sich jemand über Kinderarmut beschwert, bedeutet das, dass sich die Eltern dann nicht umfassend informiert haben über die Programme, die es gibt und halt nichts beantragen. Sozusagen das, was man dann sieht, eigentlich selbst verschuldet, weil es ein Programm gibt, was man halt nützen müsste. Also. So pauschal würde ich das nicht sagen, weil es halt immer auch mal wieder sehr, sehr spezielle Einzelfälle gibt. Sagen wir, Schuldenabbau und es gibt 100 verschiedene Sachen, die dazu führen können, dass man sich nicht genau informiert hat oder vielleicht hat man einen beschissenen Arbeitsvermittler, was weiß ich. Aber ich würde sagen, die Eigenverantwortung darf man durchaus betonen und das ist wirklich in vielen Fällen das Problem. Ich würde so von 60% ausgehen, Minimum. Gut, ich meine, wenn ich Hartz IV werden würde, ich würde mich nicht um irgendwelche Programme informieren. So, ich wäre da so das verlorene Schaf sozusagen selber auch. Deswegen frage ich direkt danach. Hat also, einer von euch schon mal einen Hartz-Antrag gestellt? Ja, ich mache eine Umschulung, die wird vom Amt finanziert. Ja, dann hast du auf jeden Fall auch damals ein sehr dickes Merkblatt bekommen. Das sind ungefähr 60 Seiten, da steht das alles drin. Ja. Und da ist auch vorne ein Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ja, das und das interessiert mich nicht, berufliche Eingliederung interessiert mich nicht, habe eh keinen Bock oder ich suche mir das selbst. BOT, Bildung und Teilhabe. Also es ist theoretisch nicht schwer, sich da zu informieren. Und das wird auch nicht verschwiegen oder so. Aber es ist natürlich klar, dass der Arbeitsvermittler dann nicht sagt, okay, haben Sie das und das noch beantragt? Das könnten Sie auch noch beantragen. Das sind Steuergelder, ne? Was passiert denn jetzt, wenn so eine 15-Jährige, ach nee, oder sagen wir, was weiß ich, 12-Jährige hier einreist mit ihrem, in Anführungsstrichen, Mann? Nach dieser Regel wird das nicht mehr anerkannt. Und was für eine Situation kommt das Kind denn dann? Bezieht es dann als einzelne Person, wenn die Eltern vielleicht noch in Syrien sind? Bezieht es denn hier als einzelne Person Hartz IV oder wie soll das laufen? Also das ist dann definitiv Bereich des Jugendamts. Was ich mir denken kann und was auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen übereinstimmt, sagen wir mal so, oder mit meinen Vergleichswerten, wäre dann wahrscheinlich, dass das Kind als Muffel gilt. Also und nicht begleiteter Flüchtling, Migrant, bla bla. Und der würde dann wahrscheinlich ins Heim kommen. Mhm. Oder halt in so eine betreute Wohngruppe. Mhm. Ja. Das ist hier bei mir eine um die Ecke. So, was ich an der Stelle noch anmerken möchte, die Ehe zu relativ jungen Mädchen war also in Syrien vorm Bürgerkrieg gar nicht mal so weit verbreitet, sondern hat stark zugenommen durch den Bürgerkrieg. Es gibt andere Regionen, die von, in denen das eher der Trend ist. Also das ist nicht nur eine Erscheinung, aber eine Miterscheinung vom Bürgerkrieg. Also, aber trotzdem halt hochfragwürdig natürlich. Also, ja, welchen Ursprung hat diese Entwicklung? Geht es da um Religion oder geht es darum, dass man irgendwie versucht, die zukünftigen Soldaten den Bestand zu sichern? Oder? Die Idee dahinter ist einfach, dass du neue Ehe schließt und dann zwischen zwei Familien auch sozusagen einen Bund eingeht, weil die dann oft arrangiert sind und dass du natürlich ein besseres Leben vorfinden kannst, wenn du nach Deutschland reist und viele von diesen Ehen werden halt so aus ein Stück weit Verzweiflung halt geschlossen. So. Weißt du, hast jetzt in deinem Notstromaggregat, hast kein Benzin mehr und hast kein Essen und hast vom Nachbar oft ausgeholfen bekommen und dann tut er halt irgendwie, weißt du, sagen, du hast doch einen Sohn, ich habe eine Tochter, weißt du, ja. Und aber es gibt natürlich halt religiöse Texte, die halt absolut dafür sind, dass man halt eine Ehe relativ jung gestaltet. Ich meine, bei den Katholen ist es doch auch so, Konfirmation mit 14 oder mit 13, das ist ja da eigentlich dann auch heiratsfähiges Alter. Also. Ja, aber vor 100 Jahren und ich glaube, mittlerweile ist das wohl auch eher so ein bisschen in Syrien auch so ein bisschen Gelegenheit macht Diebe, ne? Also, sorry, wenn ich die Möglichkeit habe, mir ein blutjunges Weibchen zu holen, weil gerade wieder Neandertaler in ist, dann gönne ich mir das Enge, ne? Mhm. Gut, also ich kann euch zum Thema Kinderehen, wie es so schön heißt, nicht mehr sagen. Jedenfalls nichts aus 100% gesicherter Quelle. Bei dem Rest könnte ich mehr sagen. Ja, dann gehen wir doch mal zu den Mehr-Ehen. Ja, sollen wir den Absatz vorlesen? Ja, du hast doch eine schöne Stimme. Dann. Okay. ja, dauert das noch. Warte. Hier ist noch so ein bisschen die Antwort zur Kinderehe gewesen. Deshalb müssten die Eheleute in einem solchen Fall als Partner in einem Hartz-IV-Haushalt anerkennen. Das heißt, beide würden wahrscheinlich eine Haushaltsgemeinschaft bilden, aber beide sind eine Bedarfsgemeinschaft, was letztendlich dann auch eher heißt, dass der Satz für einen steigt. Aber, okay. aber wir erkennen also diese Ehe nicht an, aber wir subventionieren sie. Wir reagieren nicht drauf. Und es gibt einen finanziellen Anreiz, bei dem es sich finanziell lohnt, jünger zu heiraten. Ja, pass auf, selbst wenn deine 14-jährige Braut als Muffel durchgeht und ins Heim kommt, dann bist du ja danach Alleinstehender. Alleinstehende bekommen höheren Hartz-IV-Satz, weil die mehr Umkosten haben, so die Logik. Ja, finde ich gut, dass es finanziell mehr Sinn macht, jünger zu heiraten. Ich finde das klasse. Also als Paar würde man, ich habe mir das hier rausgeschrieben, damit ich auch kein Mist erzähle, als Paar bekommt man 374 Euro pro Person, also beide zusammen 748 Euro im Monat. Wenn man jetzt aber hat, der plus 23... Plus Miete. Ja. Wenn man jetzt aber sagt, der 23-Jährige gilt als Alleinstehender und die 14-Jährige ist... bis sie 18 ist in einem Heim, dann kriegt er als Alleinstehender 416 Euro im Monat. Also 374 versus 416, also lohnt. Und sie kriegt dann, Ja, lohnt, ich meine 40 Euro, ne? Und du hast... es läppert sich, wenn man erstmal... Ja, du hast aber als Alleinstehender einfach auch ein paar Ausgaben, die du nicht, nicht gemeinschaftlich hast. Pro Frau dein Satz, oder? Darauf gehen wir dann gleich ein. Ja, ich hätte jetzt nämlich eine Frage gehabt, die sich darauf bezieht. Und zwar hast du ja vorhin von diesen BOT-Leistungen gesprochen. Ja? Und ich weiß, es gibt ja Leistungen, die begrenzen sich auf jeweils eine pro Bedarfsgemeinschaft. Ich glaube, es waren so Sachen wie zum Beispiel Einrichtungsgeld und solche Geschichten. Was bedeuten würde, dass quasi jede dieser Frauen, die ja dann als einzelne BG gilt, auch wiederum Anspruch darauf hätte. Das ist korrekt. Wenn ich jetzt, dann können wir das Thema schon vorgreifen. So, es gab doch dieses eine Pärchen. Es gab doch diesen Spiegel-TV-Beitrag, da war, lasst mich nicht lügen, ein Mann in einem Haus mit drei Frauen. So. Es ist so geregelt, im Text wird ja impliziert, vorher wurde das anerkannt, das ist Quatsch, es wurde mit Sicherheit nicht vorher anerkannt, weil auch die Programme dafür in Deutschland nicht ausgelegt werden. Deutsche Programme sind so flexibel wie die deutsche Bürokratie. Nope. Das heißt, man hat daraus gemacht, ein Mann und eine Frau bilden eine BG. BG steht für Bedarfsgemeinschaft. Die sind ein Paar. Das heißt, die kriegen zusammen 374 Euro pro Person, also zusammen 748 Euro im Monat. Das ist Bedarfsgemeinschaft Nummer 1. Jetzt haben wir aber noch die Zweitfrau und die Drittfrau. Dann ist es so, Zweitfrau und Drittfrau sind beide als Alleinerziehende eingestuft, kriegen beide 416 Euro, den höheren Hartz-Satz. Die Miete wird übernommen und wenn jetzt beide können die Ersteinrichtung beantragen, die wird dann bezahlt. Das heißt, das Pärchen kriegt eine Ersteinrichtung und die beiden Frauen kriegen eine Ersteinrichtung. Ersteinrichtungen sind kommunale Leistungen. Das heißt, das kommt immer ein bisschen auf die Stadt an, wie luxuriös das ausfällt, ob man nur einen Gutschein kriegt für ein Secondhand-Kaufhaus oder einen Betrag überwiesen kriegt. Das ist aber eher selten. Die Secondhand-Kaufhäuser, das dürft ihr euch jetzt aber nicht so vorstellen, dass da irgendwie nur alte Sachen drin sind. Eigentlich hat man da auch alles, was man auch in so einem Poco oder einem Roller findet, nur halt manchmal mit kleineren Macken, aber wirklich nicht die Welt. Und man kann sich auch einen Fernseher von der Erstausrichtung holen. Darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das irgendwie voll der Ramschladen wäre, wo es aussieht wie Fallout, sondern ja. Also da gibt es auch schon höherwertigen Kram. Das heißt, wenn von der Gemeinschaft dann jeder eine Erstausstattung kriegt, dann kann man sich da auch ein bisschen Luxus gönnen, ne? Das ist kein Problem. Also ihr müsst euch das wirklich vor Augen führen. Das wird subventioniert in dem Sinne. Eine andere Lösung wäre, das heißt, wir haben den Mann mit Erstfrau, eine Bedarfsgemeinschaft, Zweitfrau, eine Bedarfsgemeinschaft, Drittfrau, eine Bedarfsgemeinschaft. Macht dann zusammen bei der Musterfamilie 748 Euro plus 416 Euro plus 416 Euro, zusammen 1580 Euro. allein für die Erwachsenen zur freien Verfügung und Essen. Miete wird übernommen und die Kinder sind in dieser Rechnung noch nicht mit drin. Also auch kein Kindergeld, kein Sozialgeld von Ant und auch kein Kindesunterhalt. Aber würde der Kindesunterhalt nicht angerechnet werden? Der würde tatsächlich bei der Mutter angerechnet werden, aber da die alle in einer Hausgemeinschaft leben, könnte es gut sein, dass das Geld eigentlich nicht wirklich den Besitzer wechselt, vor allem wenn unser Mann in dem Fall Hartz IV bezieht, dann wird eigentlich alles vom Amt übernommen. Also es ist mitnichten in irgendeiner Art und Weise eine positive Entwicklung und eigentlich wird die Geschichte subventioniert. Und du kriegst jetzt eigentlich noch mehr. Also eigentlich wäre es besser gewesen, also fiskalisch gesehen hätte man das anerkannt. Also nee, das wäre auch nicht gegangen. Wäre auch nicht gegangen. Dann würdest du ja noch deutlicher gegen das deutsche Gesetz verstoßen. Eine Möglichkeit wäre gewesen, dass man Zweitfrau und Drittfrau als eine BG zusammenfasst. Das heißt, es wären nur zweimal 374 Euro. Da, ihr müsst das so sehen. Wir haben keine Ahnung, wie viele islamische Mehrehen es in Deutschland gibt. Warum? Die Zweit- und Drittfrauen werden alle als alleinerziehend in der Statistik aufgeführt. Das heißt, keiner weiß genau, wie viel Steuergelder eigentlich für diese Gesetzesübertretung rausgehen. Und wenn ihr den Text sehr, sehr aufmerksam durchliest, dann wird euch auffallen, dass da nichts dazu steht, dass BA-Angestellte da Anzeige erstatten müssen. Geschweige denn, dass das in irgendeiner Art und Weise verfolgt wird, juristisch. Das Ding ist halt, was bekommst du auch davon? Also wenn du es juristisch verfolgst, die können sich keinen Anwalt leisten, dann hast du einen Prozess und dann tust du dich im Kreis selber verklagen als Staat. Naja, man könnte die Leute ausweisen. Was spricht dagegen? Nichts, außer die Gefühle der Bevölkerung, die Schnappatmung bekommt. Scheiß auf die Gefühle. Wer soll das denn bezahlen? Wenn wir nicht Regenbogen produzieren und ja gut, aber du bist als betroffene Person in einer ziemlichen Zwangslage. Ne? Stell dir mal vor, du bist jetzt seit 10 Jahren als Drittfrau von irgendwem, fließt mit der Person nach Deutschland und wirst dann hier ausgewiesen, weil du 10 Jahre lang mit der Person verheiratet fließt, weil Deutschland das nicht anerkennt. Du bist natürlich in einer ziemlichen Zwangslage. Ne? Ja, Stapel, möchtest du das bezahlen? Ist das für dich in Ordnung? Nee, ich finde Polygamie sowieso nicht in Ordnung, aber ich versuch mich da gerade reinzuversetzen. Welche Möglichkeiten haben die denn die Personen? Sollen die in unterschiedlichen Ländern, nach unterschiedlichen Ländern fliehen, damit sie da keine Probleme haben? Oder, also das große Problem fängt ja schon damit an, dass wir ja das medial aufbereitet haben, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, was der erste große Fehler war, weil dadurch mehr Migration entsteht. Du hättest, wenn du aufnehmen hättest wollen, das eher still und leise machen sollen, dann hättest du weniger Leute bekommen. Und davon abgesehen könnte man auch einfach zum Beispiel Ägypten, ne, eine Zeltstadt hinstellen und dort die Leute einquartieren. Das wäre dann einfacher für die Einhaltung ihrer Sitten. Weil ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, ich finde das geistig degeneriert, mehrfach eh. Also, aber sollen sie halt degeneriert sein, wenn sie das machen wollen. Aber halt dann bitte irgendwo anders, was nicht im Westen liegt. Und dann sozusagen einfach Geld dafür bezahlen, dass dann die Flüchtlinge woanders bleiben, hätte ich für eine bessere Idee gehalten. Weil zum Teil ist halt das Bildungsniveau nicht hoch. Dann hast du jemanden, der nur Grundschule gehabt hat, mit arabischen Schriftzeichen, jetzt in Deutschland ist, 3 Frauen hat und hier einen Job bekommen soll. Und ich mir denke, Leute, ich bin einfach nur gespannt, wie ihr das hinbekommen wollt. So von Integration oder von Job finden oder von, ja, so von irgendwas. Also Abel, in dem einen Filmbeitrag hatte der Mann schon gesagt, er möchte bei seinen Kindern bleiben und seine Frauen arbeiten, sieht er jetzt auch nicht so. Selbst wenn die arbeiten würden. Pass auf, nehmen wir mal an, eine Frau möchte sich auch so ein bisschen von ihrem Mann losreißen und nimmt einen 800-Euro-Job an. Als Einzelperson könnte man davon vielleicht noch leben, mit ein klein bisschen Hilfe, aber da sie als alleinerziehend gilt, kann sie aufstocken bis 1500 Euro. Du kannst die Leute gar nicht mehr aus dem Sozialsystem rauskriegen. bis 1500 Euro aufstocken. Als Alleinerziehende. Mir ist jetzt nicht ganz geläufig, ob sich das noch höher staffelt, wenn man mehrere Kinder hat. Und da das Klientel nicht dafür bekannt ist, nur Einzelkinder zu produzieren, lasse ich jetzt der Fantasie freien Lauf. Plus ihr müsst dann noch bedenken, Kindergeld kommt hinzu. Und halt noch, jedes Kind kriegt halt auch selbst Hartz IV, wenn es über 15 ist. Wenn es unter 15 ist, kriegt Sozialgeld. Das ist gestaffelt. Das ist aber auch nicht gerade wenig. Wenn ihr von 2 Kindern pro Frau rechnet, dann könnt ihr euch so in etwa vorstellen, wie das, sagen wir mal, Einkommen der Familie aussieht. Da lohnt es sich doch gar nicht mehr zu arbeiten. Ja, tut sich's auch nicht, weil um in einen ähnlichen Bereich zu kommen, müsstest du halt studiert haben und halt auch keinen Bullshit studiert haben. Also irgendwas. Ja, eben, also jemand, der Grundschulbildung hat, kriegt doch keinen Job, der mehr bringt. Ja, und gerade auch, du musst ja noch studieren gehen und du hast ja nur Grundschulbildung mit arabischen Schriftzeichen, nicht mit europäischen Schriftzeichen. So, das ist voll der lange Weg, jetzt hier ein Ingenieursstudium abzuschließen, um dann ein ähnliches Gehalt zu bekommen. Also. Ja, da muss man sich vielleicht auch mal so ein bisschen fragen, wenn ich so eine Steinzeitideologie habe, wieso gehe ich dann nicht in ein Land, wo das gern gesehen wird? Plus, soweit ich weiß, ist es in den Ländern üblich, dass man sich so viele Frauen nur anschafft, wenn man sich die auch leisten kann. Wir setzen da die. Was ich aber eigentlich noch perfider finde. Also, das ist ja dann wirklich eine Gesellschaft, da kannst du halt dann einfach Pech haben, so wie in China oder in Indien, wo halt auch irgendwie auf Männer gesetzt wird als Nachwuchs. Ne? Kannst du ja schön Pech haben dann und kannst dein Leben alleine verbringen. Ja, das Ding ist ja, die Türkei ist ja ein ziemlich. Also noch bevor Erdogan am Start war, ein ziemlich säkularisiertes muslimisches Land. Und wir haben ja auch schon massive Probleme, die Türken komplett zu integrieren, von Bildungsabschlüssen her. Was ja natürlich auch Bereiche in der türkischen Bevölkerung, die ziemlich gute Jobs machen, Ingenieurwissenschaften etc. Aber du hast ja halt auch einen riesengroßen Bauch an Leuten, die keinen Schulabschluss hinbekommen, ins Gefängnis kommen, wieder rauskommen, arbeitslos sind. Aber wir haben ja da schon sozial konstruiert, was du da redest. Ja. Die werden ja nur straffällig, weil das Patriarchat der Deutschen ihnen, also du weißt schon, ist nicht importiert, ist schon immer da gewesen. Die deutsche Scharia sozusagen. Hm? Und Arbeitslosigkeit ist ja auch nur ein soziales Konstrukt. Nein, aber was ich meine, ist, da haben wir ja schon, sagen wir mal, einfach große kulturelle Hürden zu überbrücken. Und dann kommt ja noch die kulturelle Eigenschaft hinzu, dass sich ja Muslime ungern integrieren wollen und dass der Hauptgrund, warum eigentlich alle anderen ethnischen Gruppen, die nach Europa kommen, sich relativ gut integrieren und das bei Muslimen nicht so gut klappt. Naja, der Erdogan hat auch gerade erst wieder dazu aufgerufen. Ja. Also ich meine, muss man sich auch nicht wundern. Das Problem ist halt, wir zahlen einen Haufen Geld dafür, also wir können das in den Behörden nicht mal mehr richtig umsetzen. Wir bekommen einen Artikel, wo es so aussieht, als ob man da was macht, aber man macht nichts. Man tut die Probleme verschleiern und man zahlt für ein Problem, das bei uns auch mal, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht von einem Bürgerkrieg reden, aber halt einfach schlechte Zustände heraufbeschwören können, weil einfach nur mit zwei verschiedenen Kulturen nebeneinander herleben, das führt eigentlich sonst immer zu einem Bürgerkrieg in allen anderen historischen Settings, in allen anderen Ländern in der Geschichte. So. Also wir zahlen dafür, dass wir in der Zukunft uns selber instabil halten können. Das ist so ähnlich. Eine Alkoholsucht. Du zahlst dafür, dass dein Leben kaputt geht. Also. Womit wir eigentlich auch schon wieder beim Thema sind, mit dem Zahlen, ja. Und zwar, ich meine, Deutschland, vor allem in Deutschland, haben wir unglaublich hohe Sozialabgaben. Ja, das ist halt eben auch so ein Thema. Ne? Diese Polygamie, die da subventioniert wird, die werden ja auch mit unseren Sozialabgaben unterstützt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also in gewisser Weise bezahlen wir die eigene Destabilisierung dieses Landes. Und wenn man sich so ein paar Jährchen hochrechnet und dann schaut, ihr könnt irgendeine beliebige Studie nehmen. Armut wird vererbt. gewisse Lebensstile werden vererbt. Das kann sowohl bei der Familie, kann sowohl Chantal und Gavin betreffen aus Gorweiler, als auch Mustafa, Ali und Fatima. Ich sag nur Berlin, Bremen, Hamburg, viele Städte in NRW. Das kann man dann auch hochrechnen, wie es dann am Ende aussieht. Wenn immer weniger Leute einzahlen, dann werden die Sozialabgaben bei immer mehr Beziehern auch immer weiter steigen. Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, wird auch bemerken, dass er höhere Sozialabgaben hat als jemand, der nicht im öffentlichen Dienst arbeitet. Und das ist nicht lustig. Ja, aber die brauchen höhere Sozialabgaben im öffentlichen Dienst, damit sie keine Scheiße bauen. Sage ich jetzt einfach mal. Also ich bin froh, dass sie mehr zu zahlen haben, weil es gibt mir so eine gewisse Beruhigung, dass sie am Ende des Monats einen Grund haben, weniger Geld rauszudrücken. Also man drückt doch nicht das eigene Geld raus. Das ist doch vollkommen Quark. Doch, es ist ja das eigene Geld. So sieht man das aber nicht. Die meisten Leute verbinden Sozialabgaben nie mit ihrem eigenen Lohn. Anders würde keiner mehr die Grünen wählen. Oder die SPD oder die Linken. Ich finde es halt interessant, weil ich habe jetzt, weißt, für mein Kind kaufe ich teure Lebensmittel und so, das ist so Blaubeeren und Shrimps und so ein Kram, aber selber kaufe ich halt eher so gut und günstig Kram, weil ich mir halt auch irgendwann mal irgendwie eine Wohnung oder so kaufen will. Ich finde keine Wohnung auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Hausmarkt und mein Job, der zahlt, also ich habe jetzt keinen schlechten Job oder so, aber Ich frage mich halt so, ich finde keine Wohnung, weil überall Leute einziehen und überall gehen die Preise massiv hoch und ich habe einen hohen Abgabenanteil. Und im Endeffekt gehe ich arbeiten, weil sich ein Haufen Flüchtlinge darauf verlassen, dass ich morgen noch Lust habe, arbeiten zu gehen. So. Ja. Also ich finde, das ist schon teilweise. Ach, jetzt kommt wieder der Aluhut, ja, eine Vorstufe des Sozialismus. Ja, wir haben ja tatsächlich sowas Ähnliches wie eine Umverteilung der Güter, ja. Und zwar das, was du erwirtschaftest, wird an die augenscheinlich weniger haben, weitergegeben, ja, damit denen ihr Leben ermöglicht wird, ja. Und ich finde, da ist auch gerechtfertigt, dass man dann mal darüber redet, wie die leben, ja. Nein, sagt der Mann aus Moskau. Syrer übrigens gelten nicht als Flüchtlinge, sondern können automatisch Hartz IV beantragen. Syrer haben automatisch Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Ich meine, das subsidiären Schutz. Das Ding, die genießen subsidiären Schutz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Weil Bürgerkriegsland, ja, das kann gut sein, dass du bei Bürgerkriegsland, wo das Ende in Sicht ist, und bei Asyl ist ja, dass kein Ende in Sicht ist, wenn ich. Ach, der Heiko hat auch heute gesagt, das Ende geht nur ohne Assad. Ich frage mich wirklich, wie weit er sich noch aufblasen will, dieser Schrimp. Der westliche Universalism. Dass man die westlichen Werte dort unten halt durchdrücken möchte, was absolut falsch ist. Liegt ein BAMF-Bescheid mit Anerkennung Flüchtlingseigenschaft oder subsidiärem Schutz vor, besteht ebenfalls ein Leistungsanspruch nach den ersten 3 Monaten des Aufenthalts. Im Fall des Familienanzugs haben alle direkt SGB II Anspruch. Das Ding ist, ich bin ja noch nicht mehr so, dass ich sage, man kann nicht auch helfen, wenn es um Flüchtlinge geht. Ich halte es nur für vollkommen falsch, sich die eigenen Sozialsysteme zu ruinieren mit Geld, zehnmal so vielen vor Ort helfen könntest. Lass uns mal den Aluhut aufsetzen und sagen, vielleicht ist das aber auch das Ziel, ne? Dass man irgendwann sagen kann, seht ihr, wir haben das versucht, aber jetzt so wenig Geld nur noch da und so viele Leute, dass wir leider mit dem großen Versuch Sozialhilfe Sozialsystem aufhören müssen. Viele Grüße, euer Macron. Ja, aber in die Richtung geht es doch auch. Weil ja. es tut mir leid, einfach, dass die Summe an Geld, die du ausgeben müsstest, um der fünffachen Menge an Menschen zu helfen im Ausland, ist geringer wie das, was wir zu Hause ausgeben. Mhm. Das Ding ist, wir hatten 2013 hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk nicht mehr genügend Geld, um den Leuten Essensrationen zu geben. Dort hätten Millionenbeträge dazu geführt, dass die Leute nicht wegen Hunger anfangen loszulaufen. Warum hat denn dann der Soros nichts gespendet? Ja, man hat dann später Millionenbeträge gespendet, um Handbücher zu drucken, wie man nach Europa kommt. Und Merkel hat dann öffentlich wirksam, was das Furchtbarste ist, was du machen kannst in Migration, das auch noch angekündigt, dass man jetzt viele aufnehmen will. Kann hier jeder, der in der Flüchtlingshilfe arbeitet und tatsächlich dort Ahnung hat von dem, was er spricht und nicht nur hier 2015 dazugekommen ist wegen dem Medienhype, kann dir das genau so sagen, weil einfach noch mehr Leute aufbrechen. Und das halt lokal auch nicht hilft, wenn du halt, du hast ja nicht mal mehr hauptsächlich Syrer. Halt tatkräftige Leute weg, ne? Ja. Naja, in gewisser Weise ist das alles hier eine riesige ABM, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Gesellschaftswissenschaftler jeglicher Couleur und andere Leute, die ihr eigenes Ego durch Flüchtlingsarbeit oder whatever aufbessern möchten. Plus der ein oder andere CDU-Politiker, der ein Hotel besitzt, freut sich natürlich auch. Also in gewisser Art und Weise wird der Steuerzahler auf 3-, 4-, 5-, 6-fache Art und Weise in den Anus beglückt. Ausgenommen. Wir können auch bereichert sagen. Oder ausgenommen. Ja, ja, das ist noch auch mit das Ekligste, die ganzen Spekulanten und schmierigen Gesichter, die an den ganzen Sachen jetzt bei den Schleusern angefangen über, das ist dann und die Leute, die jetzt irgendwelche Schimmelimmobilien teuer vermieten und solche Sachen. Das wieder von mir hatten. Nicht nur das, ich meine, überall in Deutschland stehen leere Flüchtlingsheime. Ja, die wurden dahingestellt unter der Aussage, ja, es kann ja sein, dass wir die mal benötigen und so weiter. Wobei das damit gerechnet wurde, dass das nicht der Fall war. Das Geld dafür ist schon geflossen. Ja, natürlich. Also hat man quasi die Finanzen schon auf dem Konto, aber diese negativen Nebeneffekte, die hat man natürlich nicht. Ja. Ja, die wurden ja jetzt alle privat untergebracht, weil gewisse Lobbygruppen gesagt haben, das ist nicht menschenwürdig. Für Leute, die nur temporär eigentlich da sein sollten. Also für uns hier hat der Horst eine Nachnutzung anberaumt. Also wir haben so ein schönes Flüchtlingsheim. Das soll jetzt ein Abschiebezentrum werden. Das ist doch nett, oder? Da habe ich voll Bock drauf. Danke, Horst. Ein Bekannter von mir, der hat eine Sicherheitsfirma, der hat auch im Millionenverträge abgeschlossen, als es halt losgegangen ist. Ja, sowieso das Sicherheitsgewerbe, aber da haben wir doch gleich wieder die gleichen schmierigen Elemente. Also da hängen ja auch genug, es gibt ja inzwischen genug Beweise dafür, dass da halt auch wieder sogenannte Rockergruppen und Ähnliches mit drin hängen in diesem Gewerbe. Das ist wirklich, überall hängen sich noch die Vampire dran. Und der deutsche Steuerzahler bezahlt. Und trotzdem, du wirst kaum Aufschrei finden. Die meisten Leute hinterfragen das hier nicht. Keiner regt sich wirklich darüber auf, dass die Sozialabgaben eigentlich zwangsläufig sind. Das ist einfach das Problem mit dem Wort Aufschrei. Das können die Leute alle nicht mehr hören, weißt du? Das ist auch so ein Psy-Op von den Feministinnen gewesen. Ja, aber ganz ehrlich, wie viele Sozialabgaben möchtest du zahlen? Wann regst du dich auf? Wann wirst du wütend? 2003 oder so habe ich damit angefangen. Ja, aber es tut sich ja nichts. Entweder die Leute regen sich nicht genug auf oder sie regen sich, also entweder die Leute regen sich individuell nicht genug auf oder es regen sich zahlenmäßig zu wenig Leute auf. Ja, wir sind ja alle, schön gespalten in Interessengruppen, weißt du? Da gibt es so eine Bewegung, so eine wurzellose Bewegung, die nennt sich Hirschquellaffentum. Das ist im blubbernden Topf, der anfängt zu kochen, sind wir die erste kleine Gasperle, die Oberfläche erreicht. Wir sind die kochende Blase, die aufsteigen wird und das Töpfchen zum Schwanken bringt. Ihr habt doch jetzt genau, und irgendwann wird die ganze Ungerechtigkeit einfach hinweggerülpst werden. Das Problem ist auch ganz einfach, dass man über solche Sachen gar nicht mehr wirklich diskutieren kann, ja, weil man sofort sich in Detailfragen verliert und natürlich diese Themen sind alle sehr vielschichtig und komplex und so weiter, aber wir haben hier weitaus größere Probleme als jetzt über die Art und Weise, wie eine Diskussion geführt wird, darüber nochmal streiten zu müssen, ja. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Sagte die Dame mit der Alterswohnung in Paraguay, ja. Ich weiß nicht, ist das wirklich wahr oder ist das ein Meme? Ich weiß, ich glaube, es ist ein Meme, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war wahr. Ja, dann sind wir jetzt 1-2 und du bist eine Frau überstimmt, also stimmt nicht. Bis jetzt hatte ich in letzter Zeit sehr oft recht, ich sag nur hier mit dem Stream, ne? Wie es funktioniert. Frauen und Technik mal anders. Glückstreffer. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ja, frag mal Mond, wie oft ich in letzter Zeit recht hatte. Ich sag nur Garten. Ah. Ja, da sagt er jetzt nichts, die Augen werden. Das schneide ich nachher alles raus. So, jetzt aber mal. Haben wir noch was? Ja, eine Sache ist noch schön. Viel Elend dürfen nach der neuen Weisung, inwiefern die neu ist oder nicht, das darf jetzt mal jeder selbst überlegen, ob das vielleicht der ganze Artikel nicht nur eine Nebelkerze ist, um Leute zu beruhigen, gerade weil sie gerade aufgrund der Art und Weise, wie die Überschrift formuliert worden ist, weil nur eine Person als Partner in einer Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden könne. Nur eine Person als Partner darf in einer Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden. Faktisch richtig. Vermittelt wird aber eigentlich eher, die anderen kriegen kein Geld. Nope. Das islamische Recht sehe zwar die Möglichkeit von Vielehen mit bis zu 4 Ehefrauen vor, die Bundesagentur erklärte aber, die Zweit- oder Drittfrau bildet im SGB II regelmäßig keine Bedarfsgemeinschaft mit dem Ehegatten. Aber auch eine Anerkennung als eheähnliche Lebensgemeinschaft scheide aus, weil das Gesetz nur eine solche Partnerschaft zulasse, so die Bundesagentur. Finanzielle Nachteile müssen die Betroffenen aber nicht befürchten. Den Angaben zufolge wird eine nicht als Partnerin anerkannte Zweit-, Dritt- oder Viertfrau dann als eigenständige Bedarfsgemeinschaft geführt. Das ist ein sehr, sehr netter Euphemismus für kriegt mehr Kohle. Eigenständige Bedarfsgemeinschaft, Alleinstehende kriegen mehr Geld. Das heißt, da steht im Artikel, es ist eine Subventionierung. Wer auf die Kommentare achtet, einige haben es gerafft, andere mit viel Unwissen werfen den anderen wieder vor, Hetzer zu sein. Das ist auch sehr unterhaltsam. Das war zumindest der Stand, den ich vor einigen Tagen hatte. Ja, lassen sich von der Überschrift blenden. Ja, das ist ein Riesenproblem. Wenn hier wirklich die Gasblase im Sturm ist, kann ja der ein oder andere Zuhörer ja mal den betreffenden Bundestagsabgeordneten für seinen Wahlkreis anschreiben und fragen, inwiefern das denn gerechtfertigt ist und warum hier Polygamie, welche eigentlich juristisch verfolgt werden müsste, staatlich subventioniert wird. Da könnte man ja wirklich mal was lostreten. Warum ich einen Grund habe, wäre die ganze Zeit mit Essen beschäftigt. Deswegen glaube ich, lohnt das nichts. Das Ding ist halt, dass mit der Zeit genau solche Sachen dazu führen, dass halt die Leute einfach kein Interesse mehr daran haben, ihre Steuern richtig zu zahlen. Und wenn das irgendwann mal anfängt, dann kommen wir zu dem Teil, wo man sagt, wir haben für unsere eigene Destabilisierung gezahlt. Weil es endlich die Hellenisierung Deutschlands. Ja, weil es ist durchaus wichtig, Steuern zu bezahlen, aber wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir, meine Fresse, Leute, was ihr braucht, ist Offshore-Firmen, das ist das, was wir Schelle brauchen. Links und rechts. Ja, Moment, NCAP Lilly möchte was sagen. Wieso sollte ich denn für die Scheiße Geld bezahlen? Also ich würde ganz ehrlich sagen, Steuerhinterziehung ist vor dieser Realität Pflicht. Boah, nee, hier zu Straftaten aufrufen. Ich sage ja keinem, wie man es macht, aber Möglichkeiten gibt's. Na, aber ich sehe schon auch wie Abel den Sinn in Steuern. Also. Es gibt einen Sinn, aber bei so einer Bei so einer Verschwendung. Ja, bei der Verschwendung. Und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich halt die Zuwendungen an neue zugewanderte Mitbürger, sondern ich meine halt auch so einen Scheißdreck wie Berlin, den Flughafen, ich meine Stuttgart 21, ich meine die scheiß Elbphilharmonie. Unglaubliche Kohle, die da rausgeschmissen wird, für Kackdreck, für Prestigeprojekte, für damit sich irgendein Landesfürst irgendwie. Das ist alles so eine Schacherei nur noch. Ja, ja. Unser Geld wird dabei verpulvert, das ist das Problem. Also ich sehe schon irgendwo einen Sinn, ja. Allerdings jetzt bezüglich der Sozialabgaben, da habe ich auch ein bisschen Bauchweh. Ich finde, solange eine Gesellschaft wie unsere keine Arbeitsplätze in ausreichendem Maß zur Verfügung stellen kann. Und daran sind wir selber schuld, weil wir die Scheiße wegrationalisiert haben. Was dieses Land unbedingt braucht, sind Gesetze gegen Steuerverschwendung. Oder wir fangen an, unsere Politiker leistungsgerecht zu bezahlen. Ja, aber wo sollen die das ganze Geld hernehmen? Flinten-Uschi würde, glaube ich, einen 1-Euro-Job machen dann in dem Fall. Nein, die, aber dann ist die müsste drauf sein. Nein, die müssen so Anzüge tragen wie bei der Formel 1, wo die Werbepartner draufstehen. So, das finde ich eh gut für Politiker. Wir bewegen uns also einfach mit Volldampf weiter auf Idiocracy zu, würde ich sagen. Ja, und das bezahle ich nicht. Schluss aus, das bezahle ich. Ich sehe es nicht ein. Ich würde auch lieber in einem anderen Land Steuern bezahlen, wo ich wüsste, es ist gut angelegt. Genau deswegen ist ja der Plan, nicht in Deutschland zu bleiben. Falls Japaner zuhören, die mich einladen wollen. Tja, okay. Hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Wunschlos unglücklich. Okay. Diesbezüglich. Genau, ich würde dann sagen, dann kommen wir doch mal zum Ende. Also disclaimermäßig möchte ich jetzt noch sagen, das Ganze wird noch ein bisschen nachbearbeitet, auch um den ganzen Gesprächsfluss noch ein bisschen zu verbessern. Möchte einer von euch abschließend noch etwas sagen? Kulturmarxismus. Ja, etwas. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir die Blase im Topf sind, die als erstes die Wasserdecke erreichen wird und dann wird es brodeln. Und wer, die noch Blase im Wald war, wer noch nicht im Wald war, der geht bitte noch, ne? Ja, weil sonst könnt ihr nicht Teil der Blase sein. Mhm. Nur wer im Wald war. Genau. Okay. Schreibt eure Vollidioten an. Wir und geht die morgen fleißig auf. Arbeiten. Es gibt ganz viele Leute, die sich auf eure Sozialabgaben verlassen. Schöne Steuern zum Diebstahl. Nehmen wir ihn.